Auf meinem Weg, auf meinem Weg geht Jesus mit, geht Jesus mit. Auf dem Weg ins Himmelreich, auf dem Weg ins Himmelreich folgen Jesus wir gern, Jesus wir gern. Auf dem Weg ins Himmelreich folgen wir dem Herrn. Dieser Weg ist wunderbar und der Herr geht mit. Er nimmt uns bei der Hand, lenket unseren Schritt. Wunderbar.